Wie wär's mit deinem kühnen Ritt? Wir sind doch hier im Hippodrom. Fein, aber nur kein Damensattel, von wegen dem festen Halt. Schnarr ich. Das Fräulein denkt kavalleristisch. Wenn ich einmal reite, dann möchte ich aber auch gleich zweimal reiten. Auch dreimal. Fein. Warte auf mich, Eugen. Ich steige auf einen Stuhl und schau dir zu. Auch viermal. Auch x-mal. Wacker. Prima. Eine Amazone. Ein Talent. Da wackelt der Balkon. Radfahrende Mädchen erinnern von hinten an schwimmende Enten. Ach Mensch, Rauch. Wie lange habe ich kein Gaul mehr unter mir gehabt? Tatsächlich. Ja, 1912. Da konnte ich mir noch zwei Pferde halten. Aber heute? Ein armer Richter. Ja, wo sind die Zeiten? Ja, das waren zwei Araberstuten, Rosalinde und Yvonne. Ja, du hast doch auch spät geheiratet. Immer noch früh genug. Das sowieso. Spezielles. Ich habe mein Weib nach Arosa und überall hin. Der Junge ist ja kerngesund. Wann macht er denn seinen Doktor? Nächstes Semester. Wir werden alt. Ja, ich bin schon zweimal Großpapa. Es bleibt immer etwas von einem zurück. Ein Körnchen. Halt! In deinem Interesse. Auwe. Wieso auwe? Weil wenn ein Mann so anfängt, dann hat er Hintergedanken. Ich habe keine Hintergedanken. Ich bin jetzt nämlich wieder etwas nüchterner geworden. Bitte trinke keinen Alkohol mehr. Nein, heute trinke ich, was ich will. Du kannst es dir nicht ausmalen in deiner Fantasie, was die beiden Herrschaften dort über dich reden. Was reden sie denn über mich? Hä? Sie möchten dich betrunken machen. Oh, ich vertrage viel. Und dann sagte es ganz offen heraus der Herr Kommerzienrat. Was? Dass er dich haben möchte. Erotisch. Noch heute Nacht. So. Also haben möchte er mich. Er sagt es vor mir, als wäre ich ein Nichts. So etwas ist doch keine Gesellschaft für dich. Das ist doch unter deiner Würde. Komm, empfehlen wir uns jetzt auf Französisch. Wohin? Wir können auch noch einen Tee trinken. Vielleicht bei mir. Du bist auch nur ein Egoist. Akkurat, Herr Kasimir. Jetzt sprichst du Spanisch. Jawohl, Herr Kasimir. Ich heiße Eugen. Und ich heiße Caroline. Ich bin nämlich ein schüchterner Mensch. Und zuvor beim Gorillamädchen, da habe ich über eine gemeinsame Zukunft geträumt. Aber das war eben nur eine momentane Laune von einem gewissen Fräulein Caroline. Jawohl, Herr Eugen. Oft verschwendet man seine Gefühle. Menschen ohne Gefühl haben es viel leichter im Leben. Gratuliere! Sie sind talentiert, das sage ich Ihnen als alter Ulan. Ich dachte, der Herr wäre ein Richter. Ja. Haben Sie schon mal einen Richter gesehen, der kein Offizier war? Ich nicht. Es gibt schon einige Juden. Also nur keine Politik, bitte. Das ist doch keine Politik. Ein politisch Lied, ein garstig Lied. Prost. Auf unseren nächsten Ritt. Ich möchte ja sehr gern noch reiten. Die dreimal waren so schnell vorbei. Also noch einmal, dreimal. Rosalinde und Yvonne, wo seid ihr jetzt? Ich grüße euch im Geiste. Was ist ein Cabriolet neben meinem Gaul? Na, ein Cabriolet ist schon auch was Feudales. Ja, aber man hat doch nichts Organisches unter sich. Darf ich ihn eröffnen, dass ich ein Feudales Cabriolet besitze? Ich hoffe, Sie fahren mit. Wohin? Nach Altötting. Nach Altötting, ja. Altötting, Altötting. Wo liegt denn Altötting? In meinem Kämmerlein. Eins, zwei, drei. In meinem Bettelein. Eins, zwei, drei. Und dein Herr Angestellter dort? Und ihr, Herr Angestellter dort? Nur kein Neid! Herr Schütz. Schürzinger. Stimmt. Auffallen. Ein gelungener Abend. Sehr gelungen, Herr Kommerzienrat. Apropos gelungen. Kennen Sie die historische Anekdote von Ludwig dem 15., König von Frankreich? Hören Sie her. Ludwig der 15. ging eines Abends mit seinem Leutnant und dessen Braut in das Hippodrom. Und er hat sich jener Leutnant sehr bald verabschiedet, weil er sich überaus geehrt gefühlt hat, dass sein Monarch sich für seine Braut so irgendwie interessiert. Geehrt hat er sich gefühlt. Geehrt! Ja, diese Anekdote ist mir nicht unbekannt. So. Jener Leutnant wurde dann bald Oberleutnant. So, das ist mir neu. Darf ich mich empfehlen, Herr Kommerzienrat? Herr Kommerzienrat, Sie sind wohl wahnsinnig geworden, dass Sie mich so anbrüllen. Weil Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Speer, Landgerichtsdirektor. Freue mich. Sie mich auch. Lieber Werner, mir scheint, du bist besoffen. Ist das dein Ernst, Konrad? Absolut. Ja, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Das Gericht erklärt sich für nicht befangen. Keine Bewährungsfrist. Versagung milderer Umstände, keine Bewährungsfrist. Gibt's denn in Erfurt keine Mädchen? Kaum. Ja, was machen denn dann die Erfurter? Im Namen des Königs, bei dem Augenlicht meiner Enkelkinder schwöre ich dir, jetzt sind wir zwei getrennt. Von Tisch und Bett. Trau ich, aber war auch ein Reptil. Ein eifersüchtiges Reptil. Was war denn das jetzt? Hoffentlich werde ich heute Nacht nicht wieder schwindelig. Der Josef hat ja einen Blutsturz gehabt. Achtung. Achtung. Konrad Rauch. Achtung. Wo ist denn der Herr Schürzinger? Er lässt sich bestens empfehlen. Und der Herr Ulanenoffizier ist auch fort? Wir sind allein. Fahren wir wirklich nach Altötting? Jetzt. Was verdienen Sie monatlich? 55 Mark. Schön. Ich bin auch froh, dass ich das habe. In der heutigen Zeit? Da hat man so gar keinen Zukunftsblick. Höchstens, dass ich mich verdreifache. Aber dann bin ich schon grau. Zukunft ist eine Beziehungsfrage. Und Kommerzienrat Konrad Rauch ist eine Beziehung. Auf, Herr Altötting.